is on Friday. Yeah. Jetzt mal hier Rock'n'Roll. Also mir war es zu funky. Hä? Mir war es zu funky. Ja, ich hab's gemeint. Kann man dich abkicken oder was? Ja.